ein deutsches Märchen. Pocahontas. Es war einmal ein Stamm in den Wäldern Südamerikas. Powhatan war der Häuptling des Stammes und Pocahontas war seine Tochter. In einem Dschungel sammelten viele Mädchen Beeren und Blumen. Pocahontas hatte keinen Spaß daran, was sie tat. Sie blieb zurück und arbeitete daran, einen Boomerang zu bauen. Komm schon, Pocahontas. Wir müssen vor Sonnenuntergang zu Hause sein und dein Korb ist leer. Warum? Ich möchte hierbleiben und die Sterne beobachten und die Grillen und Eulen hören. Ich will keine Beeren pflücken. Sie warf ihren Boomerang gegen einen Ast und ein ganzer Haufen Beeren fiel in ihren Korb. Die Mädchen waren überrascht. Sie zeigte auf eine Höhle hoch oben auf dem Berg. Wäre es nicht toll, die Nacht dort zu verbringen? Es wird dort sein, als würde man beinahe die Sterne berühren. Mädchen sollten das nicht tun. Diese Art von dummen Abenteuern sind doch für Jungs. Kein Mädchen kann so hochklettern. Du hättest als Junge geboren werden sollen, wenn du dich so benimmst. Ich muss nicht wie ein Junge geboren sein. Ein Mädchen kann alles tun, was ein Junge tun kann. Nur besser. Pocahontas verließ die Gruppe und rannte auf den Berg zu. Pocahontas, komm zurück! Pocahontas, komm zurück! Pocahontas, komm zurück! Aber sie konnten Pocahontas nicht davon abhalten. Sie kletterte den Berg hinauf bis zur Höhle. Auf dem Felsvorsprung der Höhle entdeckte sie ein Eulenbaby, das von einem Baum gefallen war. Es fürchtete sich. Pocahontas hob es auf. Na, Kleines, wo ist deine Mama? Komm her, zeig mir deinen Baum. Sie kletterte auf den Baum und legte den Kleinen zurück in sein Nest. Dann setzte sie sich auf den Ast. Sie drehte sich um und beobachtete den Himmel. Wow! Sie streckte ihre Hand aus und berührte fast die Sterne. Sie seufzt. Ah. Am nächsten Morgen wurde Pocahontas mit einer Überraschung geweckt. Wach auf, Pocahontas. Geht es dir gut? Vater! Ich habe gefragt, ob es dir gut geht. Ja, mir geht's gut. Weißt du, wie besorgt ich war? Ein Tier hätte angreifen können. Dir hätte alles passieren können. Schau, ich habe ein Feuer angezündet. Die Tiere des Waldes kennen mich. Sie tun mir nichts. Genug. Komm nach Hause. Plötzlich hörte sie laute Geräusche. Powhatan forderte seine Männer auf, es zu überprüfen. Von der Spitze des Berges aus sahen sie weit unten, direkt vor dem Wald, eine riesige Karawane aus Karren, Pferden und Menschen. Ihr Chef wurde Gouverneur genannt. Wir werden unsere Stadt hier bauen. Für heute Nacht baut hier die Zelte auf. Morgen beginnen wir mit dem Bau. Oi, oi, ei, au, oi. Powhatan und sein Stamm waren besorgt, wer diese neuen Leute waren. Was wollten sie nur? Wir werden sie genau beobachten, Geschenke für sie mitbringen und herausfinden, wer sie sind. Vielleicht können wir sie zu einem Teil unseres Stammes machen. Ich werde über sie alle herrschen. Der Stamm sammelte Körbe voll mit Früchten, Kokosnüssen und Gläser voll mit Beerenmarmelade und Säcken mit Getreide. Sie gingen zum Lager, in dem die Fremden untergebracht waren. Ihr seid Gäste in unserem Teil der Welt. Bitte nehmt ein paar Geschenke an. Vielen Dank, Chief Powhatan. Nimm unsere herzliche Dankbarkeit an. Auf diese Weise verteilten Powhatan und sein Volk immer wieder Vorräte an Fremde. Auch die Fremden nahmen ihre Geschenke gerne an und gaben ihnen im Gegenzug Decken, Seile und dergleichen. Es war eine gute Freundschaft, aber beide Anführer hatten etwas anderes im Sinn. Diese Leute wohnen in der Nähe unseres Waldes, auf unserem Land. Sie müssen zu einem Teil unseres Stammes gemacht werden. Wenn sie meine Führung nicht akzeptieren, werden wir am Tag nach dem Vollmond gegen sie kämpfen. Ja, das werden wir. Ja, das werden wir. Ja, das werden wir. Aber Vater... Das wird nicht mit Mädchen diskutiert. Schaut euch das ganze Holz, die Früchte und das Getreide an. Ganz zu schweigen von den Tierhäuten, die wir aus dem Wald bekommen könnten. Wir müssen die Kontrolle übernehmen. Wir werden ihnen am Tag nach diesem Vollmond den Krieg erklären. Ja, das werden wir. Ja, das werden wir. Ja, das werden wir. Ja, das werden wir. Ja, das werden wir. Ja, das werden wir. Pocahontas war nicht glücklich darüber, dass ihr Volk Krieg gegen andere führen wollte, nur um sie zu Mitgliedern ihres Stammes zu machen. Verloren in ihren Gedanken ging sie durch den Wald, als sie Geräusche in der Nähe des Wasserfalls hörte. Pocahontas ging hin, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Der Kleine wird sterben! Pocahontas rannte, um den Kleinen zu retten. Pocahontas und John Smith wurden flussabwärts tief in den Wald getrieben. Pocahontas schleppte ihn aus dem Wasser, als es Nacht war. Geht es dir gut? Fühlt sich an wie ein Stein. Du hast dein Leben riskiert, um mich zu retten. Du hast dein Leben riskiert, um das Tier zu retten. Ein Jungtier. Das Tier war ein armes, hilfloses Jungtier. Aber du hast es fast getötet. Solche Dinge passieren. Das Jungtier hätte entkommen sollen, als es sah, wie der Baum gefällt wurde. Du kannst nicht einfach jedes Tier im Wald beschützen. Du sprichst von Tieren, als ob sie einer anderen Welt angehören. Als wären sie eine Art... unbequeme Außenseiter. Nur die Stärkeren überleben. Das ist die Regel des Dschungels. Plötzlich sah er etwas und sagte zu Pocahontas: Nicht bewegen. Eine Kobra schlängelte sich auf dem Boden. John Smith hebt den Stein auf und ist dabei, ihn auf die Schlange zu werfen. Aufhören! Sie eilt vorwärts und kniet vor der Schlange. Wir werden dir nicht wehtun, Kleiner, versprochen. Wenn du uns nicht magst, lassen wir dich in Ruhe. Entschuldigung, dass wir dich gestört haben. Die Schlange scheint nachzudenken und kriecht davon. Ist es bei dir eine Art Hobby, dein Leben zu riskieren? Ich langweile mich, also lass mich einfach dem Tod ins Auge sehen. Das sollte Spaß machen. Sieh dir dein Gesicht an. Überleben des fittesten Hunden. Eine winzige Schlange kann dich verrückt machen und du nennst dich am besten geeignet? Jeder kann sich mächtig fühlen, wenn er eine Waffe in der Hand hat. Was ist daran mutig? Nein, ich hatte Angst um dich. Du hast gerade mit der Schlange gesprochen. Wie hat sie verstanden, was du gesagt hast? Die ganze Welt, jede Kreatur, jedes Blatt, jede Blume, du und ich, der Himmel und der Regenbogen und die Sterne, wir sind alle Teil derselben Familie und wir können alle lernen, mit der Sprache der Liebe miteinander zu sprechen. Sprache der Liebe. Die Sprache der Liebe ist, wenn du niemanden verletzen willst, wenn du jedem Geschöpf etwas Gutes wünschst und wenn du das Recht jedes Geschöpfes respektierst. Das ist die Sprache der Liebe, die jedes Wesen respektiert. Ein Vogel kommt und setzt sich auf Pocahontas Schulter. Hey, Kleiner, warum versuchst du es nicht? Ich? Rufe es mit all der Liebe in deinem Herzen. Okay. Er blitzt ein falsches und fast böses Lächeln auf. Der Vogel bekommt Angst und versteckt sich hinter Pocahontas Kopf und schaut hinaus. Komm her, kleines Vögelchen, ich tu dir nichts. Es funktioniert nicht. Es muss ernst gemeint sein, vom ganzen Herzen. Und John Smith versuchte, all die Liebe in seinem Herzen aufzubringen. Diesmal meinte er es wirklich so. Streckt seine Arme mit einem echten Lächeln aus. Der Vogel sieht es und fliegt zu ihm. Ein Vogelstimmenruf und viele andere Vögel kommen. Wir sehen Vögel auf John Smiths Armen, Schultern, Kopf und Pocahontas auch. Das ist magisch. Zwei Vogelpaare stürzen sich mit je einer Blumenkrone nach unten. Ein Paar legt die Krone auf Pocahontas Kopf und das andere versucht, sie um John Smiths Kopf zu legen. Seine Krone passte nicht, also versuchten die Vögel, sie zu verlängern, indem sie mit ihren Schnäbeln daran zogen. Aber es klappte nicht und sie fielen herunter. Einer von ihnen wurde wütend und kräuselte John Smiths Haare in Zorn und dann flogen die Vögel davon. John Smith sah mit seinen verwirrten Haaren wirklich lustig aus. Als er sein Spiegelbild im Wasser sah, brach ein Lachen aus ihm heraus. Auch Pocahontas und die Vögel begannen zu lachen und flogen davon. John Smith sah Pocahontas lachen. Er liebte es. Beide schwiegen. John Smith schaute zu Pocahontas. Du bist wunderschön. Ich danke dir. Wofür? Du hast mir das Leben gerettet. Ich danke dir vielmals. Mein Gott! Was ist das? Deine Leute sollten von hier weggehen. Nein, ihr solltet alle fliehen. Flucht? Ja, heute ist der Tag nach dem Vollmond. Unsere Leute planen, deinen Stamm anzugreifen. Warum? Um die Kontrolle über den gesamten Wald zu erlangen. Und mein Vater will deine Leute zu seinem Stamm hinzufügen. Wir müssen sie aufhalten. Wie? Komm mit mir. Powhatan und die Gruppe des Gouverneurs bereiteten sich auf den Krieg vor. Sie waren bereits auf dem Weg, sich gegenseitig anzugreifen. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Aufhören! Ah, Powhatans eigene Tochter. Was machst du denn hier? Ich versuche, diesen Krieg zu stoppen. Es wird zu nichts anderem führen, als unsere beiden Völker zu ruinieren. Euer Volk, ja. Wir werden den Wald übernehmen. Der Wald gehört nicht nur uns Menschen. Er gehört eher den Bäumen und Lebewesen des Waldes. Sie geben uns Nahrung und Unterkunft. Sie geben uns unser Leben und wir geben ihnen im Gegenzug nichts. Aber wenn sie ihr Zuhause mit uns teilen können, warum können wir dann nicht miteinander teilen? Genug. Das sind nur Powhatans Tricks, um sich vor uns zu retten. Plötzlich kam das Löwenjunge, das Pocahontas gerettet hatte, angelaufen und leckte an Pocahontas Bein. Ein kleines Kind aus dem Lager des Gouverneurs folgte dem Jungen hinterher. Das Löwenjunge und das Kind mochten sich. Plötzlich ein Gebrüll. Ein Löwe kam majestätisch aus dem Wald spaziert. Was? Rettet das Kind! Rettet das Kind! Rettet das Kind! Rettet das Kind! Die Leute des Gouverneurs zielten mit ihren Waffen auf den Löwen. Aber sie sah, dass der Junge zum Löwen ging. Als würde er mit ihm kommunizieren. Das Kind berührte die Nase des Löwen. Der Löwe lächelte. Die Männer des Gouverneurs senkten ihre Waffen. In diesem Moment kam John Smith mit Powhatans Stamm dorthin. Hört auf! Bitte, hört auf! Schaut, wenn Mensch und Tier Freunde werden können, warum können Mensch und Mensch nicht Freunde werden? Anstatt einen Krieg zu führen und sich gegenseitig zu töten, warum können wir nicht einfach handeln und zusammenleben, friedlich und glücklich? Schließlich lernte der Mensch, dass Mensch und Mensch und Mensch und Tier in Harmonie zusammenleben müssen für ein friedliches und freudiges Leben.